Paragraph 12, Übung 1. Bilden Sie das Perfekt mit Haben oder Sein. Hören Sie zuerst zwei Beispiele und beantworten Sie dann die Fragen. Wann beginnt das Konzert? Es hat schon begonnen. Wann reist euer Besuch ab? Er ist schon abgereist. Jetzt sind Sie an der Reihe. Wann esst ihr zu Mittag? Wir haben schon zu Mittag gegessen. Wann rufst du ihn an? Ich habe ihn schon angerufen. Wann kaufst du die Fernsehzeitschrift? Ich habe sie schon gekauft. Wann kommt die Reisegruppe an? Sie ist schon angekommen. Wann fährt der Zug ab? Er ist schon abgefahren. Wann schreibst du den Kündigungsbrief? Ich habe ihn schon geschrieben. Wann ziehen eure Nachbarn aus der Wohnung aus? Sie sind schon ausgezogen. Wann ziehen die neuen Mieter ein? Sie sind schon eingezogen. Wann schafft ihr euch einen Fernseher an? Wir haben uns schon einen Fernseher angeschafft.